doch kommen mag. Ich mag dich so, wie ich's dir sag. Wir leben in einem großen Glück. Wir haben uns beide, ich will nicht zurück. Du hast mir von ihm erzählt. Es ist vorbei, du hast dich gequält. Und gehen wir beide durch den Park. Hand in Hand zusammen, sind wir stark, sind wir stark. Egal was auch kommen mag, zusammen sind wir stark. Zusammen sind wir stark. Die Sonne scheint für dich jeden Tag, weil ich dich. Zusammen sind wir stark.